Die Geschichten aus Rumänien sind haarsträubend. Bitterarme Familien opfern eine Tochter, die sich als Prostituierte verdingt, damit der Rest der Familie überleben kann. Manche werden wie Tiere in Erdlöchern gehalten. Mit der Loverboy-Masche werden 16-Jährige an Schulen von Mitschülern umgarnt. Eine Spritztour im schicken Auto, ein Handy, kleine Geschenke, nette Worte, Balsam für die Seele. Und schon ist der Pass weg und die Würde auch. Der Preis für ein rumänisches Mädchen, 500 bis 1000 Euro am Bahnhof von Bukarest. Die wahre Mensch geht von Zuhälter zu Zuhälter. Exportiert werden die Frauen überall dorthin, wo sie in den Bordellen gebraucht werden. Deutschland, Skandinavien, Südeuropa. Eine Menschenhändler-Mafia macht mit dem Körper der Frauen ein Milliardengeschäft weltweit. Auch hier gelten die knallharten Gesetze der Marktwirtschaft. Wo es Nachfrage gibt, gibt es auch ein Angebot. Wer zum Schuss kommen will, schmutzig und schnell, wird genauso bedient wie im gehobenen Luxussegment. Viele Männer greifen auf die Dienste von Prostituierten zurück. Offen oder heimlich, das älteste Gewerbe der Welt wird auch in Zukunft eines bleiben. Solange Frauen ihren Körper verkaufen, um der Armut zu entkommen, und Männer, die dafür bezahlen, wird es Prostitution geben. Diese Wirklichkeit erkennt Amnesty International an und geht noch einen Schritt weiter. Die Hilfsorganisation will Prostitution legalisieren, aber auch das Geschäftsumfeld. Auch Zuhälter und Bordellbetreiber sollen aus der illegalen Schmuddelecke raus. Amnesty begründet das mit dem Kampf für die Rechte der Frauen. Prostituierte seien einem ständigen Risiko von Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch ausgesetzt. All das gedeiht besonders gut im Dunkeln. Die Grünen in Österreich applaudieren, Sexarbeiterinnen würden so besser geschützt vor Willkür. Warum aber Amnesty International auch die Zuhälter und Bordellbetreiber entkriminalisieren will, die Ausbeuter der Frauen, die Nutznießer ihrer Körper, das will mir nicht in den Kopf. Und auch dem Bündnis Koalition gegen Frauenhandel nicht. Das hat in einem offenen Brief davor gewarnt. Der Name von Amnesty International werde beschmutzt. Unterzeichnet haben den Aufruf auch Prominente wie Meryl Streep. Sie haben recht. Sklavenhändler bleiben Sklavenhändler, egal ob im Dunkel der Illegalität oder im Licht der Legalität.